haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Full House. Es war schon spät am Nachmittag und ich hatte immer noch keinen neuen Fall in meinem Büro. Ich las gerade eine Abhandlung über das perfekte Verbrechen, geschrieben von einem ernst reinblickenden Professor für Kriminalistik. Die Abhandlung war so öde, dass ich mich wunderte, dass nicht schon jemand auf die Idee gekommen war, den Herrn Professor perfekt ins Jenseits zu befördern. Eigentlich müsste das Verfassen von langweiligen Büchern unter Strafe stehen. Aber dann wären unsere Gefängnisse voll von Literaten, und wer will das den armen Wärtern schon zumuten? Ich dachte noch ein wenig nach, bis plötzlich die Tür aufging. Sie sah aus wie eine Frau, die ihren Martini trocken trinkt. Sie musterte mich ein wenig und setzte sich dann. Mein Name ist Berger. Ich möchte, dass Sie meinen Mann beschatten. Es gibt einfachere Wege, um an schweinische Fotos zu kommen. Versuchen Sie es mal in einem Sexshop. Sind Sie immer so charmant? Möchten Sie mich engagieren oder möchten Sie mit mir herumschäkern? Ich bitte Sie. Ich möchte bloß wissen, ob mein Mann mich betrügt. Wie wär's, wenn Sie ihn danach fragen? Das habe ich getan. Aber er sagt, dass er mit einem Geschäftspartner Poker spielt. Das ist doch nichts Ungewöhnliches. 2-3 Abende in der Woche? Das glauben Sie wohl selbst nicht. Vielleicht ist er spielsüchtig. Ist immerhin besser als ein Alkoholiker. Spielsüchtige riechen nicht so streng. Ich vermute, dass er ein Verhältnis hat und dass er das Wochenendhaus seiner Eltern dazu benutzt. Nehmen Sie den Fall an? Ich tat ihr den Gefallen. Untreue Ehemänner sind nicht gerade das, was unsereins zu Jubelrufen inspiriert. Dafür sind solche Fälle meist im Halbschlaf zu lösen und ein wenig Schlaf konnte ich jetzt gut gebrauchen. Frau Berger gab mir die Adresse des Wochenendhauses. Vielleicht ist es am besten, wenn Sie meinen Mann heute Abend beschatten. Er hat nämlich angekündigt, dass er wieder zu einer Pokerpartie fahren werde. Hat Ihr Mann ein Auto? Selbstverständlich. Frau Berger ging und hinterließ mir ihre Adresse und ein Foto ihres Mannes. Ich hatte noch ein paar Stunden Zeit und schaute mich nach einem Wagen um. Eine Nachbarin, die gerne Krimi las, bot sich, ihren Fotoapparat und ihr Auto an. Ich war einverstanden. Gemeinsam fuhren wir zu Bergers Haus, parkierten und warteten. Ist das ein Mörder, den Sie beschatten? Nein, nein, bloß ein Springer. Eine Schachfigur? Ein Seitenspringer. Oh, dann verfolgen wir ihn bis ins Liebesnest. Das ist ja richtig aufregend. Da vorne. Er verlässt das Haus. Soll ich losfahren? Noch nicht. Es ist, glaube ich, besser, wenn wir warten, bis er in sein Auto gestiegen ist. Aber ich kann ja schon mal den Motor anlassen, ja? Meinetwegen. Sind Sie verrückt geworden? Keine Angst, Maloney. Wenn ich einmal hupe, springt er nachher meistens an. Sehen Sie? Na dann los. Wie viel Abstand soll ich halten? Am besten so viel, dass wir ihn noch sehen. Ja, und was ist, wenn er auf uns schießt? Keine Angst. Der wird seine Schüsse erst später abschießen. Glauben Sie, dass er ein guter Liebhaber ist? Ich schwieg und döste ein wenig vor mich hin. Als ich meine Augen wieder öffnete, standen wir an einer Kreuzung. Von Bergers Auto war weit und breit nichts mehr zu sehen. Keine Angst, Maloney. Gleich haben wir ihn wieder. Wann haben Sie ihn aus den Augen verloren? Och, das ist noch nicht einmal eine halbe Stunde her. Weit kann er in der Zwischenzeit nicht gekommen sein. Ich zündete mir eine Zigarette an. Meine Nachbarin starrte gebannt auf die Fahrbahn, so als würde sie irgendwelchen Spuren folgen, die Berger hinterlassen hatte. Ich machte sie sanft darauf aufmerksam, dass das alles keinen Sinn habe. Sie nannte mich einen Pessimisten und erzählte von einem Film, in dem der Privatdetektiv ein richtig schöner Mann gewesen sei. Ich gab ihr die Adresse des Wochenendhauses. 3 Stunden später waren wir da. Ich nahm den Fotoapparat und bedankte mich bei meiner Nachbarin. Sie versprach, mich im Morgengrauen wieder abzuholen. Ich nahm noch eine Wolldecke mit und legte mich dann mit Fotoapparat und Teleobjektiv in ein Gebüsch. Und hier soll also die Leiche liegen? Ja, sehen Sie, da vorne liegt sie. Aber das ist doch... Jetzt hat sie ihn also doch noch erwischt. Kennen Sie den Mann? Ja, das ist ein Schnüffler namens Maloney. Nur etwas ist ein wenig seltsam. Leichen schnarchen in der Regel nicht. Vielleicht ist das ein Scheintoter. Hey, Maloney, aufwachen! Was? Was ist denn jetzt los? Was denn, Polizei? Was treiben Sie denn mit dieser Frau im Unterholz? Diese Frau hat uns einen Leichenfund gemeldet. Ja, aber da ist sie ja. Wo? Da, auf der anderen Seite des Gebüschs. Tatsächlich. Was die Leute heutzutage so alles wegschmeißen? Ganz erstaunlich. Nicht anfassen, Maloney. Der Mann ist erschossen worden. Sie sind mir einige Erklärungen schuldig, Maloney. Na, Maloney, waren Sie wieder mal auf der Suche nach dem Liebesleben der Eichhörnchen? Phänomenal. Sie sind ja wesentlich intelligenter, als ich bis jetzt immer dachte. Können Sie mir mal verraten, weshalb sich die Leiche ausgerechnet neben Sie gelegt hat? Muss wohl an meiner Ausstrahlung liegen. Schon in der Schule sangen wir, wo Maloney liegt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen tragen meistens Mieder. Sie kennen den Toten nicht zufällig. Wie sollte ich? Tote stellen sich in der Regel nicht vor, wenn man sich neben sie hinlegt. Na, dann verschwinden Sie mal. Und ich warne Sie. Wenn Sie mir etwas verheimlichen, wird Sie das noch teuer zu stehen kommen. Ach, da fällt mir noch etwas ein. Ich höre. Vor 2 Jahren habe ich mal eine Frau gefesselt. Danach waren wir ein halbes Jahr zusammen. Ist das alles? Na, hören Sie mal. Ich entblöße vor Ihnen meine intimsten Details. Hauen Sie ab, Maloney. Sonst gibt's hier gleich noch eine Leiche. Ich ging. Schließlich wollte ich nicht mitschuldig am Selbstmord eines Polizisten sein. Meine Nachbarin erwartete mich schon. Wir warteten ein paar Stunden im Wagen, dann inspizierte ich das Wochenendhaus. Ich fand eine Menge Bücher, Damenunterwäsche und eine Videokassette mit Casablanca in der Originalversion. Das Bett war gemacht und der Aschenbecher leer. Ich nahm die Videokassette und die Unterwäsche und ließ mich von meiner Nachbarin zu meiner Klientin fahren. Also, besonders sexy sind die nicht. Unterwäsche bleibt Unterwäsche. Also, ich würde ja ganz andere Dinge anziehen, wenn ich einen Liebhaber hätte. Soll ich Ihnen mal zeigen, was ich so in meinem Schrank habe? Später vielleicht. Nicht, dass Sie jetzt meinen, dass ich jedem Mann meine Unterwäsche zeige. Ich schwieg wieder. Meine Nachbarin schwieg danach auch. Wir schwiegen noch eine ganze Weile. Dann hielt sie schweigend vor Bergers Haus. Ich verabschiedete mich von ihr und klingelte. Frau Berger öffnete und führte mich ins Wohnzimmer. Ihr Mann war nicht zu Hause. Haben Sie die Beweise? Tut mir leid, Frau Berger. In unmittelbarer Nähe des Wochenendhauses wurde eine Leiche gefunden. Aber hat mein Mann etwas damit zu tun? Das weiß ich nicht. Ich habe Ihren Mann gestern Nacht nicht gesehen. Aber vielleicht könnten Sie diese Gegenstände hier identifizieren. Diese Wäsche gehört mir nicht. Sind Sie ganz sicher? Hören Sie mal, ich werde doch wohl wissen, was für Wäsche ich trage. Und diese Videokassette, Casablanca im Original. Wir besitzen keinen Videorekorder. Ich bedankte mich und ging, so wie ich gekommen war, mit Damenunterwäsche in der Tasche. Frau Berger gab mir die Adresse der Bank, in der ihr Mann arbeitete. Es war der Hauptsitz einer Großbank. Im Innern des Hauses gab es einen Springbrunnen und allerlei Kunstwerke an der Wand. Die Leute, die herumeilten, sahen alle aus wie Kleinaktionäre. Herr Berger sah aus wie ein Großaktionär. Ein Privatdetektiv? Das verstehe ich nicht. Was wollen Sie von mir? Es geht um das Wochenendhaus Ihrer Eltern. Wo waren Sie in der vergangenen Nacht? Was soll das? Ich war bei einem Geschäftsfreund. Wir haben gepokert, bis etwa um 2 Uhr morgens. Dann fuhr ich nach Hause. Ist irgendetwas mit dem Haus? In unmittelbarer Nähe des Hauses wurde eine Leiche gefunden. Mein Gott, Cornelia. Eine Freundin? Cornelia ist die Frau meines Geschäftsfreundes. Mit dem Sie nächtelang pokern? Sehen Sie, Ihr Mann ist eifersüchtig, krankhaft. Cornelia wollte bloß ein wenig Ruhe haben. Ich habe ihr deshalb ab und zu das Wochenendhaus überlassen und gleichzeitig mit ihrem Mann gepokert, damit dieser ihr nicht nachfuhr und ihr wieder mit seinen Eifersuchtsanfällen auf den Geist ging. Ist etwas mit Cornelia? Ist sie die... Keine Panik. Die Leiche ist ein Mann. Ein Mann? Das verstehe ich nicht. Vielleicht hatte Cornelia einen Liebhaber. Das verstehe ich nicht. Er verstand so wenig, dass er auch gar nicht auf die Idee kam, mich zu fragen, weshalb und in welchem Auftrag ich ihn ausfragte. Ich fragte ihn nach dem Namen seines Geschäftsfreundes. Er hieß Klauser und war Besitzer einer Treuhandfirma. Auch in seinem Büro hing viel Kunst an der Wand. Die Polizei war vor einer Stunde bei mir. Es sieht schlecht aus. Schlecht für wen? Meine Frau Cornelia wird verdächtig, diesen Habermann getötet zu haben. Habermann? Einer ihrer Berufskollegen. Sie sind doch Privatdetektiv, oder? Zugegeben. Und der Tote war ebenfalls Detektiv? Wissen Sie, als meine Frau immer öfter abends verschwand, ahnte ich schon bald, dass da ein Zusammenhang zwischen den Pokerpartien mit Berger und dem Verschwinden meiner Frau bestand. Ich spiele gerne Poker, aber ich möchte auch wissen, was meine Frau hinter meinem Rücken treibt. Und da haben Sie einen Privatdetektiven engagiert? Habermann. Das hat meiner Frau offensichtlich nicht in den Kram gepasst. Sie glauben doch nicht, dass Ihre Frau diesen Habermann umgebracht hat? Die Polizei hat herausgefunden, dass die Tatwaffe auf den Namen meiner Frau registriert ist. Und wo ist Ihre Frau? Keine Ahnung. Die Polizei sucht sie wegen dringendem Mordverdacht. Ich saß in meinem Büro und versuchte, ein wenig Licht in den Fall zu bringen. Nachdem ich sämtliche Lichtschalter betätigt hatte, zündete ich mir eine Zigarette an. Der Fall war eigentlich klar. Es deutete alles darauf hin, dass Cornelia Klauser ein Verhältnis hatte und entweder sie oder ihr Liebhaber den Privatdetektiven Habermann umgebracht hatte. Doch wer war der unbekannte Liebhaber? Und weshalb glaubte Wallenstein an die Astrologie? Fragen über Fragen. Mir fiel meine Nachbarin ein. Sie hatte zwar keine Antworten, aber dafür ein schönes Sortiment an Unterwäsche. Na, Maloney, haben Sie die Besitzerin der Unterwäsche gefunden? Nein, aber mir fiel wieder ein, was Sie dazu sagten. Sie würden sich die beste Wäsche für Ihren Liebhaber anziehen. Aber klar doch. Und vermutlich würden Sie auch keine Bücher und Videokassetten ins Liebesnest mitnehmen. Bücher? Ich glaube kaum, dass ich groß zum Lesen käme. In der Regel bleiben einem ja nur ein paar wenige Stunden. Und wer außer den Studenten vergeudet schon ein paar schöne Stunden mit Büchern lesen? Außer Sie wären allein in einem Wochenendhaus. Tja, also wenn ich allein wäre, würde ich vielleicht schon zwischendurch mal ein Buch lesen. Ich glaube, so kommen wir der Sache langsam näher. Möchten Sie jetzt meine Wäsche sehen? Später vielleicht. Ich möchte nicht, dass Sie glauben, dass ich zu allen Männern so offen bin. Ich verließ meine Nachbarin und machte mich auf den Weg zum Polizeipräsidium. Es roch wie immer nach Akten und Alibis. Einige Beamte umringten gerade eine Prostituierte, die üble Beschimpfungen um sich warf. Ich konnte sie gut verstehen. Sie sprach Deutsch. Mein alter Bekannter von der Mordkommission tauchte auf, nachdem die Dame abgeführt worden war. Na, Maloney. Hatten Sie wieder mal Lust, richtig arbeitende Menschen zu sehen? Ach, wissen Sie, wenn alle Leute so arbeiten würden wie Sie, dann hätten wir lauter Flugzeuge, die nicht fliegen, und Briefe, die nie zugestellt werden. Wir haben immerhin die höchste Aufklärungsrate im ganzen Land. Kein Wunder, wenn Sie ständig die Falschen einlochen. Sie sprechen vermutlich den Fall Ihres ermordeten Kollegen an. Ist doch alles sonnenklar. Diese Cornelia Klauser hatte einen Liebhaber. Als dann der Detektiv auftauchte und Sie dies bemerkten, lockten Sie ihn ins Haus und erschossen ihn da. Sie sollen ihn im Haus erschossen haben? Die Spurensicherung hat zweifelsfrei ergeben, dass die Leiche nachträglich ins Gebüsch gelegt wurde. Interessant. Cornelia hat den Mann erschossen und ihn dann gemeinsam mit ihrem Liebhaber ins Gebüsch geworfen. Genau. 15 Meter vom Tatort entfernt. So dämlich ist doch nicht einmal der dämlichste Mörder. Vielleicht ist Ihr Liebhaber ein Schwächling. Oder er hat's im Rücken. Soll vorkommen. Heutzutage haben wir alle doch einen Rückenschaden. Bei Ihnen beginnt der Rücken gleich unter dem Haaransatz. Sie sind doch bloß neidisch. Seien Sie froh, dass Sie noch leben. Eines Tages wird man auch Sie aus einem Gebüsch zerren. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, mich zusammennehmen. Dann ging ich an den Ort des Verbrechens. Als kleiner Junge habe ich mir diese Orte immer als dunkle Gewölbe oder finstere Wälder vorgestellt. Unser Eins lernt sehr bald, dass die meisten Verbrechen in ganz normalen Häusern und Wohnungen stattfinden. Das Haus der Familie Klauser war so ein ganz gewöhnliches Haus. Herr Klauser war überrascht, als ich in seine vier Wände eintrat. Was wollen Sie? Hat man meine Frau gefasst? Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie sich schon ein neues Auto gekauft haben. Was soll das? Sind Sie Autovertreter? Ich kaufe nichts. Das wäre aber ratsam. Man kann einen Kofferraum noch so gründlich reinigen. Irgendwelche Fasern bleiben meist zurück. Fasern, die zum Beispiel vom Anzug einer Leiche stammen. Aber ich habe ein Alibi. Ich habe gepokert bis um 2. Dieses Alibi nützt Ihnen nichts. Der Privatdetektiv Habermann wurde, bevor Berger zu Ihnen kam, von Ihnen ermordet und dann im Gebüsch vor dem Wochenendhaus hingelegt. Es war Notwehr. Er hat mich erpresst. Womit denn? Mit Fotos, auf denen Ihre Frau alleine dem Haus zu sehen ist? Sie haben hoch gepokert, Herr Klauser. Sie waren auf Ihre Frau eifersüchtig und nahmen an, dass sie ein Verhältnis hatte. Als Sie von Habermann erfuhren, dass Ihre Frau jeweils in das Wochenendhaus fährt, nahmen Sie natürlich an, dass sie da Ihren Liebhaber trifft. Als er Ihnen dann die Fotos zeigte, aus denen hervorging, dass Ihre Frau allein in dem Haus war, fassten Sie Ihren Plan. Es war... Sie müssen das verstehen. Ich begriff sofort, dass meine Frau keinen anderen Mann hatte, dass das nur der erste Schritt war, um sich von mir zu trennen, diese Abende in dem Wochenendhaus. Eine Affäre, gut. Das kann man ja wieder einrenken, aber... Aber Sie glaubten, dass Sie drauf und dran waren, Ihre Frau endgültig zu verlieren. Sie sagte manchmal, sie wolle ihre Ruhe haben. Sie wolle allein sein. Einfach allein. Und da tat ich ihr den Gefallen. Ich wollte, dass sie wirklich ihre Ruhe hat und allein sein kann. In einer Gefängniszelle. Sie erschossen Habermann mit der Waffe ihrer Frau und brachten dann die Leiche an den Fundort. Sie selber hatten ein praktisch perfektes Alibi und Ihre Frau war die einzig Verdächtige. Wenn sie mich nicht mehr will, soll sie niemand mehr haben. Ich hätte das nicht verkraftet. Verstehen Sie? Was soll man darauf antworten? Ich schwieg und verständigte die Polizei. Cornelia Klauser tauchte einige Stunden später wieder auf. Sie hatte einen kleinen Ausflug gemacht und sich dabei entschlossen, ihren Mann zu verlassen. Von der ganzen Aufregung hatte sie nicht viel mitbekommen. Als sie nach Hause kam, um die Koffer zu packen, war ihr Mann bereits verhaftet worden. Ich ging in mein Büro und anschließend zu meiner Nachbarin. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für gute Beziehungen in der Nachbarschaft.